야, 도야 도야 야, 야, 도야 도야 야. 도로 지도수 등미 모아. 도로 벤들 도로 우야 도야 보다 도야. 구찌 햄드 구찌 슈. 이샤칸 아비투 이샤 플렉스 부. 기피. 도야 도야 도야 도야 도야 도야. Sex, ich bin wieder high. Roll vor mir Kripus. Bitte folgen Polizei. Neben mir ne Bitch, sieht der Kevin Klein. Ich find's geil, sie will rappen, bring's mir bei. Nein, Baby, bring mir Chai. Ich bin kein Bodybuilder, ich wollen mit meinen Wörtern Bilder. Hey, ist Karamell, lila, lila, Milka, Milka. Was für Hundefilter, denkst du, du bist Wolf? Mein Wort ist Gold, ja. Dein Wort ist Holz. Egal was du sagst, ich bin Anti. Ich will Para und kein Bambi. Das ist Ghetto Rap, kein Country. Dein Kunde ist König, mein Kunde ist Junkie. Meine Bitch sieht aus wie Demi Moore. Demi, Demi, ja. Teurer Bentley, teure Uhr. Teuer, teuer, teuer, teuer. Gucci Hemd, Gucci Schuhe. Gucci. Ich hab kein Abitur, ich hab Flex pur. Gib ihm, gib ihm. Teuer, teuer, teuer, teuer, teuer, teuer. Ich bin Stecher und Schießer. Sie sperren mich ein, sie bestechen den Schließer. Zelle mit Caesar. Teuer, teuer, teuer, teuer. Teuer, teuer, teuer, teuer. Teuer. Bratan, ja, ich hab Pegida. Schreib mir meine Lines nicht auf, ich zieh sie lieber. Baby, Hennessy, Jackie oder Tequila. Ja, mein Lieber. Hennessy und Chivas. Bratan zum Bratinas. Russen und Latinas. Halt die Fresse, zieh was. Meine Bitch sieht aus wie Demi Moore. Demi, Demi, Demi. Teurer Bentley, teure Uhr. Teurer, teuer, Bruder, teuer. Gucci Hemd, Gucci Schuhe. Gucci, ja, ich hab kein Abitur, ich hab Flex pur. Gib ihm, gib ihm. Teuer, teuer, teuer, teuer, teuer, teuer, teuer. Pra.